Revenons à notre phrase de départ. Combien de temps êtes-vous resté? Wie lange sind Sie geblieben? Bien. Wie lange sind Sie geblieben? Je serais resté plus longtemps si j'avais su que vous seriez là. Je serais resté plus longtemps? Plus longtemps, c'est länger. Alors, comment dit-on je serais resté plus longtemps? Ich hätte länger geblieben. Länger est correct, mais vous vous êtes placé sur le mauvais plongeoir. Ich wäre länger geblieben. Oui, c'est bien ich wäre länger geblieben. Mais vous voyez que même si vous dites ich hätte länger geblieben, vous serez compris. Le message passera le filet et vous obtiendrez un retour. Simplement, on vous dira oh, Sie wären länger geblieben. Et vous rattraperez la balle au bon. Ich wäre länger geblieben. Continuons. Si j'avais su que vous seriez ici. Si j'avais su. Wenn. Wenn ich gewissen habe. Si j'avais su. Hätte. Wenn ich gewissen hätte. Wenn ich gewissen hätte. Ah, wenn ich gewusst hätte. Là, sans le savoir, vous vous êtes fait comprendre. Quand on plonge dans le passé de wissen, on a gewusst. Donc, si j'avais su, se dira wenn ich gewusst hätte. Hätte. Wenn ich gewusst hätte. Que vous seriez ici. Dass sie hier. Dass sie hier. Sein. Que vous seriez. Wären. Würden. Oui, würden. Bien. Dass sie hier sein würden. Würden. Je serais resté plus longtemps. Ich wäre länger geblieben. Si j'avais su que vous seriez ici. Wenn ich gewusst hätte, dass sie hier sein würden.